Fit in Deutsch 2. Hören. Teil 2. Schritt für Schritt. Hi, Christina. Entschuldige, ich bin zu spät. Hallo, Steffi. Kein Problem. Ich bin auch erst seit 5 Minuten da. Na, wo wollen wir denn hingehen? Hast du eine Idee? Keine Ahnung. Ich brauche unbedingt neue Schuhe. Willst du auch etwas kaufen? Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Meine Mutter hat mir etwas Geld mitgegeben. Ich gehe doch auf ein Sommerfest am Wochenende und wollte eigentlich mein blaues Kleid anziehen, aber... Das mit den weißen Knöpfen? Ja, aber ich finde, die Farbe ist zu dunkel. Das stimmt allerdings. Das Kleid ist wirklich nichts für ein Sommerfest. Okay. Ich brauche also ein neues Kleid für das Sommerfest. Am besten in Rot. Komm, lass uns in das neue Geschäft in der Maisstraße gehen. Die haben echt total schöne Kleider. Gute Idee. Na, wie findest du dieses Kleid, Steffi? Steffi, findest du dieses Kleid schön? Naja, es geht so. Das Grün, ich weiß nicht. Wolltest du nicht ein rotes Kleid? Stimmt. Und wie gefällt dir dieses hier? Die Farbe ist doch toll, knallrot. Das ist gut. Komm, probier's gleich mal an.